Wenn wir unsere Fixierung auf Dinge ein wenig lockern und die Welt fühlen, anstatt uns alles in ihr aneignen zu wollen, werden wir allmählich ihren energetischen Charakter immer deutlicher wahrnehmen. Manche Energiemuster, Bäume, Kühe, Steine, Berge, Galaxien, erleben wir aufgrund der Zeitskala unserer Wahrnehmung meist als relativ gleichbleibende Objekte. Wir schreiben Flüssen und Wäldern ein eigenständiges Sein zu und nehmen sie als gesonderte, unabhängig voneinander existierende Dinge wahr, auch wenn du mir vermutlich darin zustimmen wirst, dass sie eigentlich nicht als in sich geschlossene Dinge existieren. Ein größerer See ist nicht ganz so eindeutig ein Ding für uns wie beispielsweise unsere Rosen, die Bäume im Garten oder Sergi. Richten wir den Blick etwas in die Ferne. Wir betrachten sogar Regenbogen und Wolken als Dinge. Nur wissen wir in diesen Fällen zugleich, dass da eigentlich keine fest umrissenen Dinge vorliegen. Und wenn wir schließlich unsere Galaxis betrachten, so haben wir auch hier wieder einen Dingnamen, nämlich Milchstraße, obwohl wir wissen, dass es sich eigentlich um eine Ansammlung von Abermilliarden Sonnen handelt, zwischen denen ungeheure Entfernungen liegen. Unser Bewusstsein ist aufgrund der schöpferischen Rolle der Wahrnehmung mit den Dingen unserer Welt verwoben. Wir haben das in den Briefen 7 bis 9 eingehend erörtert. Die rote Scheune liegt nicht einfach als ein festgelegtes Ding vor, das ich nur noch sehen muss, wie eine Kamera es sieht. Manche Oberflächen erscheinen mir aufgrund der Anlage meiner Wahrnehmungsorgane als gewöhnliche, alltägliche Dinge. Ich sehe eine rote Scheune, weil die Fülle des Raums eben auf diese spezielle Weise mit meinem Sehapparat interagiert. Wenn wir das Auflösungsvermögen unserer Wahrnehmungsorgane durch Instrumente vergrößern, indem wir etwa durch ein Mikroskop blicken, sehen wir eine völlig neue Welt. Wenn ich eine der heruntergefallenen roten Schindeln der Scheune unter dem Mikroskop betrachte, sehe ich beileibe keine mehr oder weniger ebene Oberfläche mehr, sondern die Feinstruktur des Holzes und der Farbe. Unter dem Elektronenmikroskop würde ich sogar die einzelnen Atome sehen. Welche Arten von Oberflächen im Energieozean des Raums ich sehe, hängt davon ab, auf welche Art und Weise ich sie betrachte. Wir sehen auch den Menschen als ein durch die Haut begrenztes Ding. Aber nimm einmal an, unsere Augen wären nicht für das schmale Band des elektromagnetischen Spektrums empfindlich, das wir sichtbares Licht nennen, sondern nur für Röntgenstrahlen. Wir würden einander dann als Skelette mit daran baumelnden Organen sehen. Wir würden keine Haut sehen. Und wenn jemand uns sagte, er sähe da so eine Art Sack, in dem das Skelett und die Organe enthalten seien, würden all die anderen, die nichts dergleichen sehen, ihn wahrscheinlich für verrückt halten. Was also, wenn es außerhalb unserer Haut noch eine Schicht unserer selbst gäbe, die den meisten Menschen unsichtbar ist? Wenn jemand behauptet, er könne diese Schicht sehen, würden die meisten ihn wohl ebenfalls für verrückt erklären. Aber natürlich gibt es diese Schicht. Man nennt sie Aura. Viele Menschen sagen, sie könnten die Aura sehen. Und in der Tat denken andere, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sind. Aber wusstest du, dass der Schriftsteller Michael Crichton, der Bestseller wie Dino Park und Kongo geschrieben hat, in seiner Autobiografie ganz schlicht und nüchtern erzählt, wie er das Aura-Sehen lernte? Er sagt, dass das Aura-Sehen seiner Meinung nach nicht besonders nützlich ist, außer dass langweilige Cocktailpartys um einiges amüsanter werden, wenn man sich dabei die Auren der Leute ansehen kann. Jedenfalls sieht er Auren. Spinnt er also auch? Ich glaube nicht. Dass wir manche Muster als dinghaft und mit eigenem Sein ausgestattet sehen und andere nicht, liegt allein daran, dass wir Menschen nur auf einer bestimmten Zeit- und Raumskala wahrnehmen können. Wir nehmen Veränderungen in Schritten von etwa einer Zehntelsekunde wahr. Aber wenn wir Veränderungen in Zeitintervallen von beispielsweise einem Jahr wahrnehmen würden, im Superzeitraffer sozusagen, dann würden wir ganz anderen Mustern Dinghaftigkeit und eigenständiges Sein zuschreiben. Ein Menschenleben wäre dann nur ein kurzes Aufflackern von gerade mal 8 oder 9 Sekunden bestenfalls. Ein Wald wäre nicht als ein aus Bäumen, Tieren und so weiter zusammengesetztes Muster zu erkennen, sondern als ein einziges sich wandelndes Ding. Auch eine Großstadt oder sogar eine ganze Gesellschaft wird man dann vielleicht als ein Ding ansehen, das sich langsam verändert. Wir würden Kontinente zusammenstoßen und auseinanderdriften sehen. Wir könnten verfolgen, wie Gebirge aufgefaltet und abgetragen werden. Wenn wir in noch größeren Zeitintervallen wahrnehmen, würden wir eine Galaxis als ein Ding sehen, in rhythmischer Veränderung wie ein Lebewesen. Wenn Menschen sich fragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Suchen sie im Allgemeinen nach einer Definition ihrer selbst, die unabhängig ist von anderen oder anderem. Das gilt vor allem für unsere Kultur, die Kultur des Individualisten. Wir hören es zwar nicht so gern, dass wir uns mit unserer Umgebung verändern, aber wir tun es, manchmal sogar ganz erheblich. Ein ganz bestimmter Mensch bist du in der Schule gegenüber deinen Lehrern. In deinem Freundeskreis fühlst du dich vielleicht als ein ganz anderer Mensch und daheim bei Mama und mir bist du wieder ganz anders. Wir meinen, wir müssten unter allen Umständen und in allen Beziehungen immer dieselben sein, aber dem ist ganz und gar nicht so. Unser Ich ist kein Ding und schon gar nicht ein feststehendes Ding.